Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 19. November 1791. Nur ein paar Zeilen kann ich diesen Stanzen mitgeben. Mit meiner Gesundheit ist's noch beim Alten. Im Kopf und übrigen Funktionen geht's gut, nur mit dem Atem und mit dem Unterleibe will's noch gar nicht fort. Die Arbeit macht mich vieles vergessen. Heute habe ich das vierte Buch der Aeneide auch geendigt und kann dir's die nächste Woche schicken. Möchten euch die Stanzen eine vergnügte Stunde machen. Deinen Ochsenstern habe ich noch nicht, erwarte ihn aber täglich. Tausend Grüße von mir und Lottchen an euch alle. An Funk schicke ich auch den nächsten Montag Exemplar und Geld. Dein S.